für alle. Störenfried. Auf einem Vorleg Beat. Ich lass Reime laufen, die Beine verteile haufenweise Preise, vereine meine Züge auf Gleisen wie laut und leise. Schau, ich reise durch verschiedene Zeiten, die so miese. Sei MC und bleib es, meine geleaste Devise. Halte länger als Weller, komm schneller aus meinem Keller. Will gerne auf dein Teller, leuchte auf einen Teller. Ohne Lokama vor, für den Lokamatador. Ganz normaler der Chor, die Moral grad verlor. Ich komm die Spargel empor, in dein Ohr. Du denkst, boah, jedes Wort ist ein Tor. Hol dich fort wie ein Mord, rappe Sport, ich gewinn. Weil ich gut klinge, bring Sinn im Sinne vom Nenn, ich beginn. Bin drin im Ding und lass es gelingen. Ich renne in den Tag, spring den Flow, werfe die Zeilen, tanze den Beat, nenne den Fakt, bringe den Blow, schärfe mein Reim, pflanze ein Lied, sie einfach einmal ein wie einmal eins. Einer Zieger, ein von meinerseits, ist ein Meilenstein. Komm her mit deinen Kollegen, um Probleme zu regeln. Ich hab Freunde, die stehen neben und zu mir auf meinen Wegen. Deswegen hab ich keine Angst, allein zu sein. Wer meinte, macht mich klein? Ich sag nein zu Schein, kein aufgepumpter, penetranter, pedantischer Penner, peinlicher Protz, primitiver Proll oder Prahler Scanner. Von S zum T, er ist der Best zum E, das steht fest wie ein Weg. Das war ein Test, so reg dich ab vom Down, um dir das anzuschauen. Schau, nicht deine Rang zu trauen, erfass ihn an den Traum. Ist der nicht die? Schieb kein Affen, genauso wenig wie Waffen. Hör auf zu paffen, obwohl meinen Wegen kannst du es machen. Mir egal, deine Wahl, meines, diese Devise. Bleib auf dem Boden, doch pflege ihn wie eine Wiese. Bin kein Riese, doch freu mich riesig, denn ich mach was ich kann. Kommt es da noch an, setz ich mich wieder daran. Das ist für alle, also alle abgehen. In diesem Falle, alle mal am Rad drehen. Ich will Krawalle, auch in der Verstadt sehen. Sodass ich alle fragen, wo wat gehen. Das ist für alle, die Rap wieder checken. Alle, die Rap wieder wecken. Alle, die Rap lieber retten vor den Verrecken. Für alle, die's ernst meinen, für alle, die derbs reimen, für alle, die Herz reinstecken und Herbst ein. Für all die, die denken und für alle, die lenken. Das ist für alle, die sich verrenken und was sie schenken. Für alle, die schätzen, was wir in Tracks schwätzen. Für alle bis zu dem Letzten, dann sagt ihr fliegen die Fetzen. Für alle Rap-Musik liebenden, sie immer wieder spielenden, fühlenden, nie genug davon kriegenden, verbliebenen. Für alle Alten und Neuen, für all die, die sich freuen, die sich am Anfang scheuen, doch von dem Anklang träumen, sich dann dafür entscheiden, weil sie es natürlich leiden. Die ersten Zeilen schreiben, Stein und weiterfallen. Für alle Plattenkarten, den Beat bauen und Rap schreiben, in alle Weiten verbreitenden und Fans bleiben. Wie sein Störenfried das Mic greift und Brand legen. Wie sein Störenfried das Mic greift und Brand legen. Das ist für alle, also alle abgehen. In diesem Falle, alle mal am Rad drehen. Ich will Krawalle, auch in der Verstadt sehen. Sodass ich alle fragen, wo wir abgehen. Das ist für alle, also alle abgehen. In diesem Falle, alle mal am Rad drehen. Ich will Krawalle, auch in der Verstadt sehen. Sodass ich alle fragen, wo wir abgehen. Sie schreiben wunderschön.